Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 9, 2018, Episode 559. Endlich eingesehen. Japp. Der Titel münzt, ist eigentlich gemünzt auf ein Thema, das erst noch später in der Sendung kommt. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich könnte das auch gut für den ersten Beitrag treffend sein, ja, wobei es dafür nicht gedacht war. In letzter Zeit ist ja eins klar geworden. Twitter und Co., egal ob jetzt Google Plus, Facebook, Twitter, wie gesagt, Instagram oder sonst irgendwas, die zensieren ja ohne Ende. Gut, der Begriff Zensur, den lasse ich jetzt einfach mal so da stehen, ja, ob das staatlich ist oder nicht, vielleicht in dem Fall sogar ja, weil es gibt staatliche Vorgaben, das heißt, den Firmen bleibt gar nichts mehr anderes übrig, als das zu tun, oder es erwartet sie drakonische Strafen. Nun, das Problem ist, dass man dem Nutzer dadurch die Möglichkeit nimmt, seine Meinung ungeschönigt zu äußern. Es ist nun mal so, dass man seine Meinung äußern kann, ja, und dann eben die Konsequenzen seiner Meinungsäußerung im rechtlichen Rahmen natürlich tragen kann, muss und darf. Das ist es ja. Also das heißt, ich darf jetzt auf eine Fußgängerzone laufen und darf dort meine Meinung öffentlich kundtun. Das darf niemand vorher verhindern. Das heißt, man kann mir jetzt nicht den Mund zubinden oder Schlimmeres, ja, damit ich die Meinung nicht äußere auf diesem Marktplatz. Wenn ich natürlich auf dem Marktplatz dann oder auf der Fußgängerzone dann etwas sage, was illegal ist, zum Beispiel zu Straftaten aufrufen, dann bin ich natürlich dafür haftbar, ganz klar. Aber die Polizei darf nicht im Vorfeld schon jemanden daran hindern, seine Meinung zu tun, kundzutun. Fertig. Ja, und genau das ist nämlich das Problem bei solchen Vorgaben. Und das ist ja dann auch das Problem, wo der Gesetzgeber ja einstmals sah bei Zensur, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, etwas zu tun, auch wenn es nicht legal ist. Ja, also was die Meinungsfreiheit betrifft. Ja. Ich sag immer gern mal wieder, denn das Beispiel mit Martin Luther, ja, stell doch mal vor, der hätte die Thesen nie anschlagen können. Ich weiß nicht, ob das nur eine Sage ist, dass er mit diesen, oder was symbolisch ist, ja, mit diesen Thesen an die Kirchentür gehämmert und so weiter. Ja, ja, aber ne, sagen wir mal, das könnte ja sowas sein wie Newton mit dem Apfel. Ne? Aber egal, stellen wir es mal dahin. Wenn er diese damals unglaublichen Aussagen nicht hätte machen können, ja, wo wäre denn dann heute? Ja, das ist und genau solche Sachen sind eben hier äußerst bedenklich, wenn man es schon nicht mehr machen kann. Ja, also das ist eine grundsätzliche Frage. In einem freien Land muss man erstmal oder müssen auch andere damit leben, dass jemand etwas tun kann. Dann muss derjenige eben zur Verantwortung gezogen werden, ja, und dann ist es nun mal so. Damit muss eben eine offene und freie Gesellschaft eben leben. Ja, und das Problem ist, dass einem eben durch diese Zensurmaßnahmen diese Möglichkeit genommen wird. Aber es gibt ja noch das gute alte Blog, ganz genau. Da hat man schon wesentlich mehr Möglichkeiten, zumindest für eine gewisse Zeit lang, ja, seine Meinungen rauszuhauen. Ja. Zunächst mal kann die, wenn ihr eine eigene Blogging-Plattform habt, kann die zunächst mal niemand zensieren. Wenn es ganz schlimm ist, kann natürlich, aber das dauert viel, viel länger als jetzt ein Löschen vom Posting, ja, kann natürlich zum Beispiel der Domainbetreiber, ja, dazu gebracht werden, eure Domain zu sperren oder ähnliches. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Wie gesagt, die Verantwortung wird ihr dadurch nicht los. Die müsst ihr dann eben auch übernehmen und notfalls eben auch reagieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel etwas postet, in guter Absicht und das verstößt gegen irgendein Gesetz oder ähnliches, dann werdet ihr eben auch darauf hingewiesen, da habt ihr 24 Stunden Zeit unter Umständen, das zu löschen, ja, wenn etwas offensichtlich nach Erhalt der Information, ja, rechtswidrig ist, ansonsten habt ihr da ein paar Tage länger, ich weiß nicht genau, wie lange, das ist nämlich fast irrelevant, also alles, wo man da, wo da moniert wird, sollte man schleunigst rausnehmen. Ja, und damit habt ihr aber auch die Möglichkeit, etwas rauszuhauen, trotz allem, ja, und dann eben die Konsequenzen da zu tragen. Deswegen geht wieder zurück auf die Blogs, ja. Ein Blog ist kein einsames, keine einsame Spielwiese, wo eh niemand guckt. Nein, man kann es überall verlinken. Klar, auch diese Links, ja, wir könnten dann auch wieder gelöscht werden, aber trotzdem, euer Beitrag bleibt. Ja, und wie ja die Vergangenheit im Internet immer wieder gezeigt hat, es sind gerade die Links, die gelöscht werden, dann die bekanntesten. Ja, weil das oftmals so ein Streisand-Effekt, nennt man das, ja, auslöst. Und damit wird euer Posting dann jedenfalls gelesen. Ja, die Massen zu erreichen ist natürlich viel, viel einfacher in einem Social Network, aber man kann alles übereinander bringen, alles zusammenbringen, so dass man immer noch eine Möglichkeit hat, zumindest seine Meinung zu äußern in der Öffentlichkeit, ohne dass hier ein Drittanbieter sozusagen überreagiert, weil er Angst hat, ansonsten drakonische Strafen zahlen zu müssen, wenn er eure Meinung nicht löscht. Ja, darum geht's ja. Ich meine, auf der einen Seite haben sich das diese Dienste selbst zuzuschreiben, statt sich dagegen zu wehren gegen ein solches Gesetz, haben die sogar noch jüngst eigene Schritte unternommen, das sogar noch zu unterstützen, noch stärker zu machen, als eigentlich der Gesetzgeber gefordert hat damals, ja. Und jetzt sind wir eben hier angelangt. Also so ganz unschuldig sind die Social-Network-Betreiber auch nicht. Und ich habe ja gesagt, das wird sich alles noch rächen. Vielleicht schneller, als einem lieb ist. Aber da ist das Kind dann in den Brunnen gefallen. Und ja, so sieht es aus. Gut, wie auch immer, back to Block, ja. Und da fiel mir nämlich ein die Woche, ja Mensch, ich habe doch hier meinen Microblog noch. Das habe ich auch vernachlässigt ein bisschen, ja, in letzter Zeit. Und da werde ich jetzt, also alles, was ich normalerweise Twitter, werde ich da wieder zuerst mal reinhauen und bei Twitter eigentlich nur verlinken, ja, und vielleicht eben Antworten geben, Retweets und so weiter. Die werde ich natürlich auf Twitter machen. Aber ansonsten Themen posten werde ich grundsätzlich auf meinem Microblog, so wie ich das ja auch mal gedacht habe. Damals aus Archivzwecken, jetzt aus Zensurgründen. Ja, genau, so sieht's aus. Interessant übrigens, weil wir gerade von Gesetzmäßigkeit sprechen und Verantwortung für die Taten, die man tut. Laut einer ARD-Doku machen sich die Behörden eventuell strafbar, wenn sie Microsoft-Produkte einsetzen. Denn es ist ja einiges klar geworden durch die ganzen Skandale und WikiLeaks-Veröffentlichungen, aber auch durch Vorgänge in der USA, die nach und nach bestätigen, dass eben bestimmte Firmen mit Behörden in den USA direkt zusammenarbeiten und damit ist es klar, dass eine staatliche Stelle eigentlich Microsoft-Produkte nicht mehr einsetzen darf, weil bekannt ist, dass da ein fremdes Land Zugriff hat auf die Daten. Das ist nicht okay. Ja, Also, wenn eine Privatperson sich entscheidet, okay, Microsoft darf alles lesen und auch die NSA, FBI darf alles mitschreiben, was ich da mache, ist kein Problem. Ja, da hat der Privatkunde das Recht dazu, das zu tun. Ja. Aber staatliche Stellen nicht. Denn die haben einen hoheitlichen Auftrag und da können eben Daten abgezogen werden an einer Stelle, die einfach eine Nummer höher ist. Die Regierung, der Staat ist für die Bürger verantwortlich, also muss er auch entsprechende Maßnahmen sicherstellen, dass eben die Daten sicher sind. Ist das nicht möglich, darf so eine Plattform nicht eingesetzt werden. Zumindest, wenn es absehbar ist, dass solche Daten dann eben abgezogen bzw. missbraucht werden können. Ja. Und interessant, dass mal eine ARD-Doku das wieder auffasst, dieses Problem. Ja. Und ihr könnt die Dokumentation heute Abend, also Montagabend, 22.55 Uhr sehen. Die Reihe heißt Die Story im Ersten und dort wird eben auch gezeigt, dass eben das System nicht sicher ist. Prinzipiell beschränkt sich diese These, dass es nicht legal ist, das einzusetzen für Regierungssachen, daraus, dass eben das System anfällig ist für Hacker, Spione und so weiter. Ja, also für Hacker, okay, gut, das wird man wohl nie ganz ausklammern können, oder das wird man nicht ausklammern können, aber Spione durchaus, vor allem wenn eben da bekannt geworden ist, dass staatliche Stellen aus den USA, und die USA ist ein fremdes Land, ob das jetzt Partner, Freund oder was weiß ich ist, mir egal, das geht so nicht. Ja. Und deswegen obliegt das eben der Hoheits- oder der Pflicht des Staates dafür zu sorgen, dass sowas nicht eingesetzt wird, ganz einfach. Es gibt Alternativsysteme, die wurden sogar teilweise schon eingesetzt, könnte man darauf aufbauen und fertig. Anderes Thema, die Walmart-Roboter. Ja, die sind bei den Mitarbeitern beliebt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, also es entspricht dem Ganzen, wenn man so die Gesellschaft anguckt, ja, entspricht das so der gesamten Entwicklung, die momentan abläuft. Egal, ob jetzt hier oder in den USA oder irgendwo anders, ja, in Deutschland, es ist einfach so, dass die Leute nicht genug überlegen, was etwas für Konsequenzen haben kann. Ja, gut, ich meine nicht, dass man sich dagegen wehren könnte, gegen die Walmart-Roboter. Ja, ich komme auch gleich mal zu, hört sich so dramatisch an, ist es aber nicht. Nein, es ist ganz einfach so, dass man sich vielleicht Gedanken machen sollte, anstatt etwas zu feiern und zu begrüßen. Also jedenfalls, die Walmart-Roboter sind bei den Mitarbeitern beliebt, weil sie helfen natürlich den Mitarbeitern bei unliebsamen Aufgaben, wie zum Beispiel eben Regale einräumen, sortieren, nachbestellen auch, ja, und so weiter. Da hat man eben als Mitarbeiter wesentlich ein Ersparnis, Arbeitsersparnis, ja. Und muss nicht die monotonen Aufgaben eben ausführen jeden Tag. Ja, aber jetzt mal ganz ernst, also die sind nur so lang beliebt, diese Walmart-Roboter, bis die Mitarbeiter obsolet geworden sind und der Laden fast komplett von Robotern geführt wird, ja, und dann werden das die Leute anders sehen. Ich weiß nicht, ob allen bewusst ist, dass Regal auffüllen im Einzelhandel eines der Hauptgründe ist, warum man Personal braucht. Ja, also ich meine, wenn man sich mal anguckt, so viel Fachberatung oder sowas gibt es im Walmart bestimmt auch nicht. Ja, vielleicht ein paar Abteilungen, aber ansonsten, ne, sind die Leute dafür, die Regale aufzufüllen, für durchzuräumen und an der Kasse zu tippen. Ja, und die organisatorischen Arbeiten, die werden sowieso von anderer Stelle in der Filialleitung beispielsweise gemacht, von einem Büro, aber nicht von den Verkaufsangestellten. Ja? Und Ja, dann sind das wohl die ersten Plätze, die eingespart werden. Vielleicht erstmal nur weniger. Also wenn zum Beispiel die Roboter die Regale auffüllen, dann braucht man bestimmt nicht alle Regalauffüller, die man vorher eingestellt hat, und nicht also das ganze Personal, sondern dann kann man vielleicht durchaus ein paar Mitarbeiter einsparen. Weiß nicht, ob das den Leuten dort schon bewusst ist. Wie gesagt, man kann sich nicht dagegen wehren, dass neue Technologien kommen, aber also jetzt unbedingt dieses so feiern, also als Mitarbeiter so feiern, weiß ich nicht genau, ob das so richtig ist. Es sei denn, es gibt dort, es gibt Garantien, ja, dann kann man durchaus wieder froh gestimmt sein, aber das mit diesen Garantien ist auch so eine Sache, die gelten auch nur eine gewisse Zeit und dann wird eben das Personal reduziert, ja, langfristig gesehen gehen da dann Arbeitsplätze eben verloren, zumindest in dem Bereich Verkauf. Die gibt es vielleicht dann wieder woanders da bei den, bei der Firma, die zum Beispiel eben diese Roboter installiert und wartet und so weiter. Ne? Also die Arbeitsplätze verlagern sich, klar. Aber ja, den Walmart-Mitarbeitern wird es vielleicht nicht ganz so gefallen dann im Endeffekt. Ne? So, jetzt komme ich aber mal zu dem Thema, ja, auf den die Überschrift eigentlich gemünzt ist, ja, endlich eingesehen. Die DENIC will jetzt endlich mal Datensparsamkeit einführen. Endlich, ja. Man hat es wohl eingesehen, jetzt muss auch noch das Impressum fallen und dann ist alles okay. Ja, das Problem ist, bisher sind die Domain-Daten bei .de-Domains ja einsehbar, einfach so für alle, ohne Grund. Und das ist meiner Meinung nach, war das schon eine ganze Zeit ein Streitthema. Da wird immer gesagt, ja Vorsicht, na, mit was für Daten, was man veröffentlicht im Internet, mit welchen Daten und man soll seine Daten pflegen und hegen, ja, und ja, nicht solchen Unternehmen wie Google oder sonst irgendwas geben. Ja, und dann stehen die auch bei einer E-Mail-Adresse, also wenn ihr eine eigene E-Mail-Adresse habt, ja, und nicht beim bösen Google, dann kann man da euren richtigen Namen und Adresse einsehen. Also Adresse steht damit dran, unter Umständen auch eine Telefonnummer, ja, je nachdem. Und das ist nicht okay, finde ich. Das ist absolut nicht okay. Selbst beim Telefonbuch hatte man immer die Wahl, ob man im Telefonbuch eingetragen werden soll oder nicht. Man kann aber hier nicht hingehen und kann sagen, nein, also liebe DENIC, ihr dürft zwar die Daten haben, ja, aber ihr dürft die nicht veröffentlichen. Stellt euch das mal vor. Wenn ihr gezwungen würdet, eure Daten einfach zu veröffentlichen, wenn jedes Mal, wenn ihr ein Handy kauft, werden eure Daten irgendwo überall im Telefonbuch, ja, deutschlandweit veröffentlicht. Ja. Das ist eigentlich absolut nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und jetzt kommt die DENIC auch mal langsam dahinter und ändert dieses Vorgehen, so dass man schon mal etliche Daten, ja, zum Beispiel keine Admin-C, keine Tech-C und keine Zone-C-Daten mehr erfasst. Also die wird man noch nicht mal mehr erfassen. Ja. Und weiterhin werden auch die Veröffentlichungen von entsprechenden Daten auch eingeschränkt. Das heißt, es wird auch nicht mehr alles öffentlich zugänglich sein. Leider wird bei der Aussage, bei einem Interview dann wieder von der DENIC doch ja, recht wild rumgerudert, ja, scheinbar ziellos. denn auf die Frage hin, ob man dann eben Whois nicht einfach abschalten könnte, dann wird eben gesagt, naja, wenn Markeninhabern eben dann die Daten nicht mehr rausbekommen können und so weiter und so weiter. Nun ja, also ich finde, die Daten, die darf ja die DENIC, wie gesagt, schon haben, nur nicht veröffentlichen für Hinz und Kunz. Ja, wenn dann eine Anfrage kommt von der Polizei oder von Rechtsanwälten, okay, gut. Ja, also Rechtsanwälten ist meiner Meinung nach schon wieder kritisch. Ich meine, dann vielleicht eine Nachfrage mit einem mit einer richterlichen Genehmigung, ja, dann muss eben DENIC die Daten rausrücken oder über eine andere Stelle. Mittlerweile gibt es ja viele Stellen, die das also Daten abfragen können, die normalerweise nicht zugänglich sind, ja. Staatliche Stellen beispielsweise, dass man da dann eine einfache Schnittstelle einfügt, wo eben auch überprüft wird. Übrigens will das auch die DENIC machen. Die DENIC machen quasi ein, also abfragen, warum man denn diese Daten haben will. Und, das wird teilweise auch schon gemacht, und dann auch, von wem die Abfrage kommt. Also anonym, selbst anonym abfragen, wer jetzt hier Inhaber ist, das geht dann wohl nicht mehr. Ja, da muss man dann auch selbst schon mal seine Hosen runterlassen, ja, bevor man die Hosen des anderen runterziehen will. Ja. Das ist ziemlich banal, dieser Vergleich. Aber doch, ja, es kommt ganz gut hin. Ja. Wer dem einen die Hosen runterzieht, der muss auch selbst die Hosen runterziehen können. Ja. Genau. Nun gut, das ist mal auf jeden Fall der richtige Weg. Diejenige ist auf dem richtigen Weg. Bei .com und .info-Domains gibt es ja Whois Privacy schon viel, viel länger, wo also ein Zwischenregistrar quasi sitzt, der eben die Informationen dann so, wie ich eben gesagt habe, verwaltet. Wenn also legale Anfragen von Polizei oder Strafverfolgungsbehörden kommen, geben die die Daten natürlich raus und ansonsten gibt es keine Möglichkeit, an die Daten zu kommen. Fertig. Ja. Und das ist das Allerbeste, ja? Denn man will auch nicht abmahnen, Anwälten hier Tor und Tür öffnen. Und genau das wird hier gemacht. Man zwingt die Menschen dazu, ja, das zu tun. So viel zum Datenschutz. Ne? Und das Impressum ist auch etwas, was unbedingt abgeschafft werden muss, die Impressumspflicht, ja, in dieser Form. Ja, eine Registrierung bei einer staatlichen Stelle ist okay, so dass eben sichergestellt werden kann, dass der Name bekannt ist von einem Webseitenbetreiber beispielsweise. Okay, das ist kein Problem. Aber nicht veröffentlicht im Internet. Und da kann ich nur abraten davon, wer seine Adresse selbst im Internet veröffentlicht, im Impressum, der braucht sich eigentlich über alles andere keine Gedanken mehr zu machen, denn damit hat er schon die maximalen Daten, die er rausgeben kann, nämlich mit dem alles verknüpft werden kann, alles, ja, dann herausgegeben, und dann ist sowieso der Drops gelutscht. Das muss man sich also mal vorstellen. Ja, PewDiePie, der YouTuber, ja, ist frustriert von dem Gehabe, das YouTube eben an den Tag legt. Auch ich habe mich ja darüber schon geäußert, aber ich muss sagen, da muss PewDiePie mal wieder zu den Kleinen kommen. Ich meine, der hat auch mal klein angefangen, das ist ganz klar. Ja, man meint ja immer, diese großen YouTuber, ja, die haben Glück gehabt, die haben einfach ein paar Videos reingestellt und jetzt sind sie, was weiß ich, Millionäre oder sonst irgendwas. Ne? Also das ist weit davon weg, aber die alle haben viele, viele Jahre schon YouTube-Videos eingestellt und haben jede Menge Arbeit investiert und langsam, aber sicher kam dann eben so der Punkt, wo das so ein Selbstläufer wird, und dann gibt es dann richtig Klicks und so weiter und Views und dann entsprechend auch Werbeeinnahmen. Ja, Werbeeinnahmen. Darin ging es eben. PewDiePie ist einer der größten YouTuber oder war einer der größten YouTuber. Ja, mittlerweile wurde er schon von einigen überholt, aber trotzdem ist er noch riesig im Geschäft. Ja. YouTube verweigert immer wieder mal die Zahlung oder zögert die heraus, und das ist einfach nicht okay, so PewDiePie. Aber lieber PewDiePie, tja, es ist nun mal so, die kleinen Channels, die dürfen jetzt noch gar nichts machen, die dürfen jetzt gar keine Werbung mehr machen. Ja, so ist es passiert, ja, 20. Ist hier bei mir die Möglichkeit, auf meinem privaten Channel was zu monetarisieren, abgelaufen, ja, und das, obwohl ich viele Jahre ohne einen Community Strike, ja, aktiv war, ja, und so viele Jahre schon dabei bin, und man will damit eben verhindern, dass Channels, die gerade also quasi aufmachen schnell, ja, dann monetarisieren und da Geld abziehen, ja, Also quasi die Eintags-Spam-Accounts sozusagen, ja, das will man verhindern. Ja, aber können die das nicht kontrollieren? Kann man denn nicht sagen, okay, also wenn jemand 3 Jahre seinen YouTube-Account hat, dann geht er raus aus dieser Sache. Dann fällt er raus aus diesem Muster. Der darf also weiterhin seine Videos monetarisieren, auch wenn er nur ein paar Cent im Monat damit verdient. Ja. Das war nämlich die andere Aussage von YouTube. Naja, die Channels, die jetzt davon betroffen sind, mit diesen 1000 Subscriber Minimum, ja, die haben ja sowieso nur ein paar Dollar verdient, ja, also weniger als 2-3 Dollar im Monat, und deswegen wäre es ja auch nicht so schlimm. Naja, das kommt drauf an, ja, also es geht auch ums Prinzip, ne? Das hatte ich ja auch schon mal gesagt, es geht auch im Prinzip, 2-3 Dollar im Monat ist besser als nichts, und jetzt hat man eben nichts mehr. Ja, was man davon bekommt für seinen Stress, den man hat. Ja. Ich finde es ganz, ganz schade. Und selbst wenn man eben dann viele Klicks hat und die Sachen erfüllt, die YouTube bietet, dann darf man ja nicht in Ungnade fallen. Ne? Und man muss auch seinem Geld hinterherrennen. Die Auszahlungsmoral ist da bei den großen Channels auch nicht so gut, ja, und deswegen, naja, ne? Ich meine, gut, PewDiePie überstrapaziert da manchmal so ein bisschen was, ne, aber ich finde das ist okay, ja. Warum werden da solche Sachen gemacht, und das stinkt, ja, das stinkt gewaltig, nach Kontrolle, nach Meinungskontrolle, ja. Und diese Aussage mit diesen 1000 Subscribern, dass man eben die Spammer rausfinden will, das ist gelogen, das ist klipp und klar gelogen. Schon könnte man ganz einfach eine Ausnahmeregelung machen, dass Channels, die wie ich hier schon, was weiß ich, über 10 Jahre bei YouTube sind, ja, dass die dann eben nicht davon berührt sind von dieser Regel. Weil ich bin offenbar keine Eintagsfliege, ja, also ich meine ja nur so. Gut. FU YouTube, ja. Stand with PewDiePie oder sonst irgendwas oder auch nicht. Egal. Ja, das Ergebnis zur Abstimmung über die Community. Wo soll die Community sein? Im Blog oder im auf YouTube auch, ja. Ist gefallen. Ja, leider gab es nur wenig Beteiligung. Ja, also Ancast und Rios One sind ja zusammen in dem Fall gewesen, und ich habe es ja schon befürchtet. Also trotz den relativ guten Hörerzahlen, muss ich sagen, ja, habe ich vermutet, dass eben die absolut größte Mehrheit der Hörer sich überhaupt keinen Deut interessieren, wo die Community ist. Vielleicht auch, die meisten auch vielleicht gar nicht, ob überhaupt eine Community ist, ja, weil oftmals will man einfach nur zuhören und nicht was schreiben oder quatschen oder sonst was, ja klar, also kann ich absolut verstehen, ist ja auch okay, ne? Nur die Beteiligung war halt sehr, sehr gering. Ich werde es nochmal im Uncast ganz genau darlegen, ja, nur so weit. Bei 21 Beteiligungen von vierstelligen, also mindestens vierstelligen Hörerzahlen jede Woche, ja, nur 21 Responses, also 21 Antworten, da muss ich schon sagen, das ist nicht repräsentativ, das ist nix. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, also auf der Grundlage kann man eigentlich keine Entscheidung fällen, ja, weil es der Mehrheit offenbar egal ist. Von diesen Leuten, die abgestimmt haben, waren dann 66,7% für Community im Blog und 33,3% für Community auf YouTube weiterlassen. Klar, stehe ich natürlich vor der Frage, was tun. Ja, angesichts dessen bin ich eigentlich versucht, das zweigleisig zu machen. Ja, das heißt, sowohl im Blog als auch auf YouTube, klar, es wird wieder auseinander gefriemelt, aber dennoch gibt es halt einige, die lieber auf dem Blog schreiben wollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ja. Also das Video, ob das jetzt angeht oder nicht, ist doch vollkommen wurscht. Ja. Im Gegenteil, wenn das angeht beim Kommentieren, dann kriege ich noch ein View. Das ist gut für mich. Ja. Ganz einfach. Aber gut, ne? Wenn es denn so sein soll. Außerdem, wie gesagt, Werbung kann ich in YouTube ja keiner mehr einblenden. Jedenfalls keine, die von mir ist. Also, das ist ja auch so eine Sache, ne, auf YouTube. Also, wenn ihr jetzt Werbung in irgendeinem Video sieht, das von The Netcast ist, dann ist diese Werbung nicht von mir geschaltet. Und ich kriege da keinen Cent davon. Sondern dann handelt es sich um Werbung, die wegen Content von anderen Firmen, ja, geschaltet werden in meine Videos. Ja, das, ich gucke natürlich, dass ich das tunlichst vermeide. Ist allerdings schon passiert. Bei einigen Videospielaufzeichnungen beispielsweise, die ich gepostet habe, ja, da wurden dann eben zum Beispiel von dieser Herstellerfirma dieses Videospiels eben die Einnahmen genommen. Da werde ich nicht dran beteiligt. Also, momentan sind die Videos von meiner Seite aus werbefrei, was YouTube macht. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Gut. So, und ja, wenn ihr auf die Seite geht, dann seht ihr wieder die Werbebanner. Wenn ihr da draufklickt, dann kriege ich auch was dafür. Ist so unglaublich, oder? Ja? Wahnsinn. Also, warum denn nicht, ne? Die YouTube, die Community auch aufs Blog machen. Deswegen dual, zweigleisig. Wird es wieder geben. Auf Google Plus, diese Community ist verflochten mit dem Blog. Also die Kommentare vom Blog sind auch in der Google Plus, in Google Plus zu sehen und zu nutzen. Ja, und von dort aus kann man auch kommentieren, auch sogar ohne, dass man das Blog betritt, was ich allerdings nicht empfehle, denn es gibt auch Kommentare, das kann ja jeder User selbst auswählen, die gar nicht auf Google Plus auftauchen. Also Vorsicht, ja, da kann ja jeder User auswählen, soll bei Google Plus erscheinen der Kommentar oder nicht. Und wenn ihr nicht aufs Blog geht, sondern auf Google Plus, dann seht ihr eben diesen Kommentar nicht. Deswegen absolut Empfehlung, bitte nicht bei Google Plus kommentieren, sondern im Blog. Gut. Ich werde übrigens auch mich darauf beschränken, ja, YouTube und Blog. Ich habe nicht noch die Zeit, sorry, jetzt noch eine dritte Stelle zu nehmen, ja, wo ich mir die Kommentare angucke oder angucken kann, ja. Auf Google Plus, das schaffe ich einfach so nicht. Jo, also das zu dem, wie gesagt, im Uncast werde ich darüber nochmal etwas ausführlicher sprechen. Gut, zum Schluss, ja, normalerweise gibt es immer ein lustiges Video der Woche, diesmal habe ich ein unglaublich befriedigendes Video gefunden, ja. Lustig ist es irgendwie auch, weil das, wenn man das so sieht, ja, ich weiß nicht, ob ihr die Kunst des Lötens beherrscht, ja, Löten, ja, tatsächlich, Lötkolben, ne, Lötzinn und dann das Löten. Jetzt gibt es diese SMD-Bauteile, da sind die Lötkontakte so winzig klein, ja, dass man es eigentlich mit der Hand gar nicht mehr löten kann. Doch es geht. Es gibt Techniken, ihr werdet es nicht sehen, ihr werdet es nicht glauben, ihr wird staunen, ja. So schnell, präzise, das ist fantastisch per Hand. Ja. Und ihr braucht kein Magier zu sein, ja. Oder auch keine Drogen nehmen, damit ihr die Hand ruhig halten könnt. Sondern das geht ganz einfach. Ja. Und wie das genau funktioniert, seht ihr hier. Und diese Zähne, die kann ich mir den ganzen Tag angucken. Es ist unfassbar, ja. Wie beruhigend das ist zu sehen, wie die schwierigsten, unglaublich friemlichsten Sachen eigentlich mit einem Handgriff zack gehen. Ja, irre. Ja, ihr könnt es nicht nachvollziehen. Tja, dann hockt euch mal hin mit dem Lötkolben, probiert mal so 200 Kontakte anzulöten. Ja, also winzige Kontakte in SMD Löttechnik. Und dann wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr nach 10 Kontakten noch nicht ausgeflippt seid und euch verlötet habt, dann weiß ich auch nicht, dann seid ihr wirklich gut. Ja. Und ansonsten guckt euch das Video an, dann seht ihr, wie das funktioniert. Ehre. Ich habe mir schon hier die, das Flussmittel bestellt, Kolophonium, ja, habe ich mir jetzt schon in Massen bestellt. Ja. Zack, jetzt geht's ab. Ja, das war's dann für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Jetzt einmal auf YouTube, ja, the channel The Netcast, oder auch auf wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com. Dort findet ihr jetzt wieder die Kommentare und auch wieder die Links und Informationen. Huck, ihr habt gesprochen und dann klappt's irgendwie. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base here. The Eagle has landed.